Good morning. Guten Morgen. So one of the things that robs us of experience in the kingdom of God. Was sind also die Dinge, die uns die Erfahrung im himmlischen Königreich rauben? Is because we've opened our heart to the lie of dualism and laity and clergy. Das ist, weil wir unser Herz für die Lüge des Dualismus und die Lüge der Laienkleriker geöffnet haben. Look. Schau. Most people unfortunately believe. Die meisten Menschen glauben unglücklicherweise, that I have more authority to heal the sick than they do. Dass ich mehr Autorität habe, die Kranken zu heilen als sie. What a ridiculous lie. Was für eine lächerliche Lüge. Most people that I know believe. Die meisten Menschen, die ich kenne, glauben, that my prayers have more authority and are easier heard from God than theirs. Dass meine Gebete mehr Autorität haben und einfacher von Gott gehört werden als ihre. That's why they don't have spiritual experiences. Deswegen haben sie keine geistlichen Erlebnisse. Because they believe in the lie of dualism. Weil sie der Lüge des Dualismus glauben. I'm the clergy, they are the laity. Ich bin der Gelehrte, du bist der Laie. The authority is for Reinhard and I'm the little guy who has to hope that he will pray for me. Die Autorität gehört Reinhard und ich bin der kleine Kerl, der hofft, dass er für mich beten wird. Ay, people, you have to destroy this lie in your mind if you want to experience it. Ay. Du musst diese Lüge in deinem Verstand zerstören, wenn du dies erleben willst. Do you know, there is not even a sign in the New Testament of clericalism. Weißt du, dass es im Neuen Testament nicht einmal einen Hinweis betreffend Klerikalismus gibt? The word that I told you, which is, it comes where we get our word clericals from. Das Wort, das ich dir sagte, woher das Wort Klerikalismus kommt. The Greek word kleros. Das griechische Wort kleros. It is used 11 times in the whole New Testament. Wird im ganzen Neuen Testament 11-mal gebraucht. That's all, no more, no less. Das ist alles, nicht mehr und nicht weniger. Do you know, there is not one single instance when this word is used. Da gibt es nicht ein einziges Beispiel, wo das Wort gebraucht wird. That it distinguishes a class of people from those who are in ministry and those who are not in ministry. Wo es Menschen deklassiert von Menschen, die dienen und Menschen, die nicht im Dienst stehen. Religion has done that. The Bible never did that. Religion hat dies getan. Die Bibel hat dies nie getan. But because people firmly hold on to this wrong doctrine, they lack experience. Weil jedoch die Menschen sich sehr an diese falschen Doktrin festhalten, mangelt es ihnen an Erfahrungen. Look, I'm gonna give you one Bible verse where the word kleros is actually used. Schau, ich gebe dir einen Bibelvers, in dem das Wort kleros tatsächlich gebraucht wird. Colossians chapter 1 verse 12. Kolosse 1 Vers 12. What does it say? Was steht geschrieben? Giving thanks to the Father who has qualified us to be partakers of the inheritance of the saints in the light. Dem Vater Dank sagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. The word inheritance is the word kleros. It means you have given an allotment. You've been given something. Das Wort Erbe ist das Wort kleros. Das ist ein Erbe. Dir wurde etwas gegeben. There is absolutely no sign in the New Testament that there is any distinction in authority or in ministry position between people who are in the ministry and people who are not. Im Neuen Testament gibt es absolut kein Zeichen dafür, dass es irgendeinen Unterschied gibt in Autorität, in der Position im Dienst zwischen Menschen, die im Dienst sind und Menschen, die es nicht sind. So if you really want to move in the experience of God, wenn du wirklich in die Erfahrungen mit Gott kommen willst, you have to simply reject the lie. Musst du ganz einfach diese Lüge ablehnen. You have to say in your own heart and convince yourself. Du musst in deinem eigenen Herzen sagen und dich selber überzeugen, that you have the same allotment of authority, power and position in Christ than anybody else in the world. Dass du das gleiche Erbe an Autorität, Kraft und Position in Christus hast, wie jeder andere Christ auf dieser Welt. You know, you have to see me as your older brother. Weißt du, du musst mich als deinen älteren Bruder sehen. Unless you are the older brother or sister. Wenn nicht du der ältere Bruder oder die ältere Schwester bist. You know, I have 53 years in Christ. That's my age. Weißt du, ich bin 53 Jahre in Jesus. Das ist mein Alter. You know, so why do I have more experience? Because I've been walking with Jesus longer. It's that simple. Warum habe ich mehr Erfahrung? Weil ich länger mit Jesus gelebt habe. Das ist so einfach. Can we learn from one another? Of course we can. Können wir voneinander lernen? Natürlich können wir. But we have to reject this evil lies of separation. Jedoch müssen wir diese teuflische Lüge der Trennung ablehnen. Otherwise you will not experience what I'm experiencing. Sonst wirst du nicht erleben, was ich erlebe. Wonderful that you perceive. Wonderful that you come to an understanding by meditation. Wundervoll, dass du wahrgenommen hast. wundervoll, dass du zu einem Verständnis durch Meditation gekommen bist. Now you have to rise up and say, nun musst du aufstehen und sagen, hey, there is no difference in acceptance by God and being loved by God and walking in the authority of God and reiner than me. Hey, bei Gott gibt es nun keinen Unterschied in der Annahme, in der Liebe Gottes, in der Autorität Gottes zu leben zwischen Reinhard und mich. What works for him works for me. It's the same God and there's no difference before God. Was bei ihm funktioniert, das funktioniert bei mir. Er ist derselbe Gott und bei Gott gibt es keinen Unterschied. God is no respecter of persons. Gott hat keinen Respekt vor Menschen. You choose how much experience you have with the spiritual world. Du entscheidest, wie viele Erfahrungen du in der geistlichen Welt hast. Do you know, there is something inside of me that is almost passionate of setting the people of God free. Weißt du, da gibt es etwas in mir, das fast leidenschaftlich ist, die Menschen Gottes freizusetzen. Of breaking them out of this whole clericalistic religious mindset that locks them in this prison. Damit sie ausbrechen aus diesem klerikalen, religiösen Denken, das sie in ihrem Gefängnis gefangen hält. God longs for all of us to have great experiences with him. Gott sehnt sich, dass wir alle mit ihm großartige Erfahrungen machen. It's up to you how much you experience. Du entscheidest, wie viel du erlebst. Tomorrow I'm going to talk to you about another reason why so many of us lack experience. Morgen spreche ich mit dir über einen anderen Grund, warum es so vielen von uns an Erfahrungen mangelt. Have a good day. Habe einen guten Tag.